Einen geschlagenen Tag lang starr, trüb, tonlos, tief im Herbste des Jahres, war ich allein zu Pferde unter dem bedrückend lastenden Wolkenhimmel durch einen ungewöhnlich öden Strich Landes dahingeritten und fand mich endlich, da die Schatten des Abends sich anschickten, heraufzuziehen, angesichts des melancholischen Hauses Ascher. Ich weiß nicht, wie es geschah, aber beim ersten flüchtigen Anblick des Baues beschlich ein Gefühl unleidlicher Düsternis meinen Geist. Ich musste unleidlich sagen, denn der Eindruck wurde durch keine jener halb angenehmen, weil immerhin poetischen Empfindungen gemildert, mit denen das Gemüt normalerweise selbst die ernstesten Naturbilder von Verlassenheit und Grauen akzeptiert. Etwas Feineisiges stellte sich ein, vor dem das Herz sank und verelendete. Eine durch nichts einzulösende Gedankentrübsal, die kein Anspornen der Fantasie zu etwas dem Erhabenen Ähnlichen hin zwingen konnte. Was war es nur? Was machte mich eigentlich so wehrlos nervös beim Betrachten dieses Hauses Ascher? Das Geheimnis blieb mir gänzlich undurchschaubar. Und ebenso wenig konnte ich des Schattenvolks an Grillen Herr werden, das sich um mich spintisierenden Heer zu drängeln begann. Ich erwog, dass vielleicht schon eine bloße andere Gruppierung der einzelnen Gegenstände, der Bildbestandteile hinreichen möchte, den trübseligen Eindruck der Szenerie zu mildern oder ihn gar ganz aufzuheben. Schon gab ich diesem Einfall nach, lenkte mein Ross an den abschüssigen Rand einer schlimmschwarzen Teichscheibe, die glänzend und faltenlos am Hause lag, und spähte hinab hinein. Aber noch durchdringender als zuvor schüttelte mich Schauder, ob der abgeformten und verkehrten Spiegelgestalten des grauen Röhrichts und der spukhaften Baumschäfte und der blicklosen Fensteraugen. Nichtsdestoweniger hatte ich mir vorgenommen, in eben diesem Herrensitz der Verfinsterung für ein paar Wochen meinen Aufenthalt zu nehmen. War doch sein Besitzer Roderick Ascher einer der besten Freunde meiner Knabenzeit gewesen. Viele Jahre waren seit unserer letzten Zusammenkunft verstrichen. Vor kurzem jedoch hatte ein Brief mich, den in einem entfernten Teil des Landes Weilenden erreicht, ein Brief von ihm, dessen wild zudrängende Art eigentlich nur noch eine mündliche Antwort zuließ. Schon die Handschrift zeugte einwandfrei von nervöser Reizbarkeit. Der Briefschreiber berichtete von akutem körperlichem Unwohlsein, von Unregelmäßigkeiten in geistiger Hinsicht, die ihn ängstigten, und endlich von dem dringenden Bedürfnis, mich, seinen besten und in der Tat einzigen persönlichen Freund, bei sich zu sehen, mit der ausgesprochenen Absicht, in meiner Gegenwart Aufheiterung und Linderung seiner Krankheit zu suchen. In seinem extrem alten Geschlecht hatte sich seit undenklicher Zeit immer wieder eine fremdartige, verfeinerte Seelenlage manifestiert und ihren Ausdruck viele Menschenalter hindurch in zahlreich überspannten Kunstgebilden gefunden, sowie in einer leidenschaftlichen Hingabe an die Musik. Und zwar fast mehr an deren verwickelte wissenschaftliche Grundlagen als an ihre allgemein anerkannten und leicht wahrnehmbaren Schönheiten. Auch war mir die doch wohl anmerkenswerte Tatsache bekannt geworden, dass der Stamm der Ascher, so altehrwürdig er auch sein mochte, zu keiner Zeit einen lebensfähigen Seitenast hervorgetrieben hatte. Ich habe schon erwähnt, dass der einzige Effekt meines etwas kindischen Experimentes, nämlich des Hinabgaffens in den Pool, lediglich der gewesen war, den ursprünglichen befremdlichen Eindruck zu vertiefen. Zweifellos trug das Bewusstwerden des raschen Zunehmens meines Aberglaubens, warum sollte ich ihn nicht so definieren, beträchtlich dazu bei, besagtes Zunehmen wiederum noch zu beschleunigen. Ist solches doch, wie ich längst weiß, das paradoxe Grundgesetz aller dunklen Empfindungen, deren Wurzel das Grausen ist. Und lediglich aus diesem Grunde mag es gewesen sein, dass, als ich erneut den Blick vom Bild im Pfuhl zum Hause selbst erhob, eine ungewöhnliche Einbildung in mir zu Kellerkeimen begann. Eine wahrlich so lachhafte Einbildung, dass ich sie überhaupt nur zum Zeugnis der Zwanghaftigkeit hierher setze, mit der diese Sinneseindrücke mich beklemmten. Hatte ich meine Fantasie doch tatsächlich derart übersteigert, dass ich allen Ernstes zu glauben anfing, um das ganze Haus und seine unmittelbare Umgebung herum lagere eine sonderliche und nur ihm eigene Atmosphäre, ein Dunstkreis gänzlich unverwandter Himmelsluft. Wohl aber den Baumleichen entquollen und dem Mauergrau und der schweigsamen Lache. Ein pesthaftes und mystisches Gedämpf, trüb, schlaffhaft, kaum erkennbar und bleifarben. Ich schüttelte energisch von mir ab, was nur bare Träumerei gewesen sein konnte, und prüfte den objektiven Anblick des Gebäudes nunmehr eingehend und nüchtern. Der erste und Haupteindruck schien der einer unmäßigen Veralterung zu sein. Und der Lauf der Zeiten hatte ihm schier alle Farbe genommen. Zarter Mauerschwamm überzog das Äußere gänzlich und hing als feines, verworrenes Gespinst von den Dachkrempen. Und trotzdem wurde durch all dies nicht etwa der Eindruck außergewöhnlicher Baufälligkeit erweckt. Direkt eingestürzt war das Mauerwerk an keiner Stelle. Aber irgendwie schien ein krasser Widerspruch zu walten zwischen der immer noch untadelig lückenlosen Oberfläche und der bröckeligen Beschaffenheit des Einzelsteines. Vieles hierin erinnerte mich unwillkürlich an die trügerische Gesundheit alten Holzwerks, das von jedem äußeren Luftzug ungestört während langer Jahre in irgendeinem verlassenen Gewölbe verrottet ist. Jedoch, außer dieser einen Andeutung auf weit fortgeschrittenen Verfall, wies der Bau kaum Male beginnender Zerstörung auf. Vielleicht hätte das Auge eines besonders geschulten Betrachters noch einen kaum wahrnehmbaren Riss entdeckt, der unterm Dach der Frontseite beginnend im Zickzack an der Mauer herunterlief und sich schließlich in den widrigen Wassern des Teiches verlor. Der Raum, in dem ich mich fand, war überaus groß und hoch gewölbt. Die Spitzbogenfenster waren lang und schmal und in so beträchtlicher Höhe über dem schwarzeichenen Parkettboden gelegen, dass sie von innen her praktisch unzugänglich sein mussten. Die Wände waren mit gedunkelten Gobelins behangen und die ganze Einrichtung wirkte uraltväterisch und unbehaglich und überkraus und verschlissen. Viele Bücher lagen umher und Musikinstrumente nicht minder, aber auch sie vermochten die Szene nicht im geringsten zu beleben. Bei meinem Eintritt erhob sich Ascher von dem Sofa, auf dem er bisher lang ausgestreckt geruht hatte, und begrüßte mich so lebhaft und warm, dass es mir für den ersten Augenblick schier ein zu viel an übertriebener Artigkeit zu enthalten schien, zu viel der formelhaften Höflichkeit des ennuyierten Weltmannes. Ein Blick in sein Gesicht jedoch überzeugte mich von seiner völligen Aufrichtigkeit. Wir nahmen Platz. Und einige Herzschläge lang, während deren auch er schwieg, starrte ich auf ihn halb mitleidig, halb von ehrerbietiger Scheu. Wahrlich, nie noch hatte sich jemand in so kurzer Zeit so schrecklich verändert wie Roderick Ascher hier. Nur mit Mühe konnte ich mich dazu überreden, dass dies welke Wesen vor mir identisch sein sollte mit dem Gespielen meiner frühen Knabenjahre. Zwar das Gepräge seines Kopfes war schon immer eindrucksvoll gewesen, die Leichenblässe der Haut, ein Auge groß, feucht und von unvergleichlicher Leuchtkraft, Lippen, zwar schmal und sehr blässlich, aber von unsäglich schönem Schwung, eine Nase von edelstem hebräischem Schnitt, ein delikat modelliertes, aber so wenig vorspringendes Kinn, dass es einen Mangel an Willenskraft besprach. Dazu ein Haar von gespinsthafter Weiche und Feinheit. All das waren Züge, die im Verein mit einer übermäßigen Ausdehnung der Stirn von Schläfe zu Schläfe ein Antlitz ergaben, das man so leicht nicht vergaß. Zur Zeit allerdings hatte die bloße Übersteigerung des eigentümlichen Charakters all dieser Einzelzüge, gekoppelt mit der Ausdrucksfülle, die wie eh und je von ihnen ausging, eine solche Summe an Verändertheit ergeben, dass mir Zweifel kommen wollten, zu wem ich eigentlich hier spräche. Vor allem waren es die itzt geisterhafte Blässe der Haut und der nunmehr unirdische Glanz des Auges, die mich frappierten, ja, mit Ehrfurcht schlugen. Auch das seidige Haar hatte ungehindert wuchern dürfen und wie es jetzt als wilde, sommerfädige Webe sein Antlitz mehr umflutete als umrahmte, konnte ich dessen arabesken Ausdruck selbst beim besten Willen nicht mehr mit dem hergebrachten Bilde der Spezies Mensch vereinbaren. Im Gebaren meines Freundes fiel mir sogleich etwas Sprunghaftes, Unbeständiges auf. Und ich erkannte auch bald, dass dies von einer nicht abreißen wollenden Reihe schwächlicher und flüchtiger Anläufe seinerseits herrührte, ein habituelles Zittern zu unterdrücken, eine übergroße nervöse Erregtheit. Seine Gebärdung war abwechselnd lebhaft und lahm. Die Stimme konnte unversehens umschlagen. Sie schwankte zwischen einem unentschlossenen Beben, wenn die Lebensgeister völlig abwesend schienen, und einer ganz spezifischen, gedrungenen Energie, jener abrupten, wuchtigen, uneiligen, hohlgewölbten Formung aller Laute, dieser bleiern austarierten, völlig gaumig modulierten Sprechweise, wie man sie beim Gewohnheitstrinker antrifft, oder auch dem unheilbaren Opiumesser in den Stadien konzentriertester Euphorie. In solcher Art sprach er nun von seinem sehnlichen Wunsch, mich zu sehen, und der wohltätigen Wirkung, die er sich davon erhoffe. Er litt schwer unter einer krankhaften Verfeinerung der Sinne. Nur die fadesten Speisen waren eben noch erträglich. Er konnte nur noch Gewänder aus ganz bestimmten Stoffen tragen. Jegliche Art Blumenduft wirkte bedrückend. Selbst schwaches Licht marterte seine Augen. Und es gab nur ganz spezielle Sorten von Klängen und auch die lediglich von Saiteninstrumenten, die ihn nicht mit Entsetzen erfüllten. geradezu sklavisch unterworfen, aber fand ich ihn einem anormalen Schrecken. »Ich vergehe«, sagte er. »Ich muss zugrunde gehen an dieser unseligen Torheit. So. So und nicht anders werde ich verkommen. Ich fürchte alles künftige Geschehen. Fürchte es nicht als solches, aber in seinen weiter wuchernden Folgen. Mir graut vor dem bloßen Gedanken an jedes und sei es das trivialste Ereignis, das in diesem unerträglichen seelischen Erregungszustand jetzt auf mich einwirken könnte. Und in diesem wehrlosen, diesem erbarmungswürdigen Zustand fühle ich, dass früher oder später der Zeitpunkt eintreten muss, wo ich Verstand und Leben zugleich einbüßen werde. In irgendeinem Ringkampf mit dem grimmen Schattenwesen Furcht. Es verfolgten ihn abergläubische Vorstellungen hinsichtlich des Gebäudekomplexes, den er bewohnte und den er seit so manchem Jahr nicht mehr zu verlassen gewagt hatte, einer möglichen Einwirkung halber, von deren selbsterdachter Macht er in schattenhaften Ausdrücken sprach. Einer Einwirkung, die bestimmte Eigentümlichkeiten der bloßen Gestalt und des Materials seines Stammhauses infolge zu langer Duldung über seinen Geist erlangt hätten. Eine Herrschaft, die das rein Körperhafte der grauen Mauern und Zinnen, zumal in Kombination mit Teichgedunste, in das sie alle hinabstarrten, schließlich eben doch über seine Seelenlage hätte an sich reißen können. Er gestand freilich, wenn auch unter Zögern, ein, dass vieles von diesen ihn so peinigend heimsuchenden Verdüsterungen sich auch auf eine natürlichere und wesentlich handfestere Ursache zurückführen lasse. Nämlich auf die ernstliche und langwierige Erkrankung, ja die ersichtlich nahe bevorstehende Auflösung einer zärtlich geliebten Schwester, seiner alleinigen Gefährtin seit vielen Jahren, seiner letzten und einzigen Verwandten hier auf Erden. Ihr Ableben, sagte er, würde ihn, den hoffnungslos Zerbrechlichen, als letzten des alten Stammes der Ascher zurücklassen. Noch indem er diese Worte sprach, schritt Lady Madeline langsam durch den Hintergrund des Gemaches und schwand vorüber, ohne meine Anwesenheit bemerkt zu haben. Als dann nach langer Zeit endlich eine Tür hinter ihr ins Schloss fiel, suchte mein Blick unwillkürlich und eifrig die Züge des Bruders. Der jedoch hatte sein Gesicht in den Händen vergraben und ich gewahrte nur das, wie eine noch weit ungewöhnlichere Blässe die abgezehrten Finger überzogen hatte und manche heiße Träne hindurch perlte. Das Leiden der Lady Madeline hatte schon seit langem der Kunst ihrer Ärzte gespottet. Eine tiefwurzelnde Apathie, allmählich fortschreitende Abzehrung und häufige, obschon vorübergehende Anfälle von teilweise starrkrampfähnlichem Charakter. So lautete die ungewöhnliche Diagnose. Bisher war sie standhaft gegen die Krankheit angegangen und hatte sich mitnichten von ihr endgültig ans Bett fesseln lassen. Aber just am Tage meines Eintreffens hier im Hause, bei Einbruch der Dunkelheit, unterlag sie der gliederlösenden Macht des Zerstörers. und ich musste zur Kenntnis nehmen, dass jener mir flüchtig gewährte Anblick ihrer Gestalt wahrscheinlich auch der letzte sein, dass mein Auge die Lady zumindest als Lebende nicht mehr erschauen würde. In den anschließenden Tagen erwähnten jedoch weder Usher noch ich ihres Namens mehr. Wir lasen und malten zusammen, oder ich lauschte den Improvisationen seiner Gitarre. Und nun, da eine enger und immer enger sich gestaltende Vertraulichkeit mir die Klüfte seines Inneren stets rückhaltloser erschloss, erkannte ich umso schmerzlicher, wie unzulänglich alle Bemühungen ausfallen mussten, eine Seele aufzuheitern, aus welcher wirklich und wirksam gewordene Dunkelheit über alle Objekte seines geistigen und physischen Universums flutete, in einer einzigen, nicht enden wollenden schwarzen Strahlung. Eine übersteigerte und hochgradig exzentrische Vergeistertheit warf ihren schwefligen Glanz über alles. Von den Malereien, in denen seine überzüchtete Imagination sich emanierte, die Strich um Strich in immer neue Unbetretbarkeiten hineinwuchsen, würde ich vergeblich mehr als nur eine ganz kleine Anzahl zu verdeutlichen suchen. Vermittels der äußersten Vereinfachung, wie auch der absoluten Unverhülltheit der Absicht, verschüchterte und faszinierte er gleichzeitig den Nachempfindenden. Wenn je ein Sterblicher Ideen gemalt hat, so war dies Roderick Usher. Mich zumindest haben die reinen Gegenstandslosigkeiten, die der Hypochonder auf seine Leinwände zu bannen verstand, mit einer unbeschreiblich tiefen Ehrerbietung erfüllt. Ein kleinformatiges Bild zeigte das Innere eines unermesslich langen Gewölbes oder Tunnels von rechteckigem Querschnitt mit niederen Seitenwänden, glatt weiß und durch nichts, durch keinerlei grafisches Element aufgelockert. Gewisse Einzelheiten der Zeichnung weckten und beförderten den Eindruck, dass sich dieser Höhlengang in großen Tiefen weit unter der Oberfläche der Erde befinden müsse. Ein Ausweg aus ihm war nirgendwo in seiner ganzen Erstreckung nicht zu entdecken. Auch keine Fackel oder andere künstliche Lichtquelle wahrnehmbar. Und dennoch war er von hellstem Gestrahle durchflutet, dass das Ganze in einen geisterhaft widersinnigen Glanz tauchte. Ich habe zuvor schon von der krankhaften Empfindlichkeit der Gehörnerven des Leidenden gesprochen, die ihm jegliche Musik mit Ausnahme bestimmter Klänge aus Saiteninstrumenten unerträglich machte. Vielleicht war es eben diese selbstgewählte Einschränkung auf der Gitarre, die seinem Vortrag so überwiegend fantastischen Charakter verlieh. Aber die flackernde Leichtigkeit der Apprentis konnte daraus allein schwerlich erklärt werden. Töne und Worte seiner wilden Fantasien können nur das Ergebnis jener intensiven geistigen Gesammeltheit und Konzentration in den seltenen Augenblicken höchster Euphorie gewesen sein, auf die ich vorhin angespielt habe. In dem grünsten unserer Täler, guter Engel steht der Rast, hob sein Haupt, schön ohne Fehler, einst ein stattlicher Palast. Wo Fürst Geist befiehlt den Dingen, ragte er, Nie noch schirmten Seraphs Schwingen ein Gebild nur halb so her. Stolze Banner wogten golden, fluteten vom Dache frei. Dies, all dies war in der holden Zeit, ist lang vorbei. Da kosten Melodien helle die süße Luft, die längs des Federschmucks der Welle hinauszog, ein beschwingter Duft. Wanderer sahen vom Pfad im Haine durch zwei Fenster dort im Saal Geister musisch gehen, wie eine Laute klingend es befahl, rund um einen Thron, wo prächtig Porphyrogen, geschmückt nach seinem Range mächtig, der Herr des Reiches war zu sehen. Von Perlen und Rubinen glutend war des Palastes Tor, und stets kam flutend, flutend, flutend daraus ein Schimmerchor von Echos, deren süße Pflichten in Näh und Fern mit Zauberstimmen zu berichten von Witz und Weisheit ihres Herrn. Doch schlimm gezücht, gewandt wie Sorgen, befiel den hohen Fürsten dann: Ach, lasst uns klagen, denn kein Morgen bricht dem Verzweifelten mehr an. Das hohe Haus, die goldenen Tage, das Blütenrot, sind nur noch trüb verschollene Sage. Die Zeit ist lang schon tot. Und wer nun reist auf jenen Wegen, sieht durch der Fenster rot geglüh, gebilde sich fantastisch Regen zu einer schrillen Melodie. Und durch das fahle Tor stürzt schwellend ein Spukhauf her. Auf und davon. Sie lachen gellend, doch lächeln nimmermehr. Ich erinnere mich noch sehr wohl, dass uns diese Ballade auf Gedankengänge brachte, in deren Verfolg sich eine weitere Überzeugung Aschers kundtat. Besagte Ansicht spricht in ihrer allgemeinen Fassung von einer Beseeltheit der gesamten Pflanzenwelt. In Aschers abwegiger Einbildungskraft aber hatte die Hypothese verwegeneren Charakter angenommen, insofern, als sie unter bestimmten Bedingungen sogar in die Bereiche des Anorganischen übergriff. Dieser Glaube jedoch hing mit den graulichen Steinen des Hauses seiner Vorväter zusammen. In diesem speziellen Fall waren seiner Angabe nach die Voraussetzungen für eine Beseeltheit durch die Methode der Übereinanderschichtung dieser Steine erfüllt worden, sowohl durch die Art ihrer Anordnung als auch infolge des unmäßigen Mauerschwamms, der sie überzogen hatte. Weiterhin durch die toten Bäume, wie sie hier umherstanden, vor allem aber durch das lange, ungestörte Nebeneinanderbelassen all dieser Dinge, sowie ihre zusätzliche Verdoppelung in den reglosen Wassern des großen Pfuhls. Der Beweis wohlgemerkt, für die Tatsache der Beseeltheit sei unschwer erkennbar, sagte er, in der langsamen, aber sicheren Bildung eines eigenen Dunstkreises über den Wassern und um das Gemäuer herum. Die Folgen ließen sich, wie er hinzusetzte, jenem schleichenden, aber unabwendbaren und fürchterlichen Einfluss entnehmen, der seit Jahrhunderten schon die Geschicke seines Geschlechts gelenkt und nunmehr auch ihn zu dem umgebildet habe, was er geworden sei, was ich vor Augen sähe. Derlei Ansichten bedürfen keines Kommentares. Und ich gedenke auch keinen zu geben. Unsere Bücher, die seit Jahren keine geringe Rolle im geistigen Haushalt des Kränkelnden gespielt hatten, standen, wie man sich unschwer wird vorstellen können, in genauem Einklang mit diesem Grundton an Fantastik. Gemeinsam vertieften wir uns in Werke wie den Werwer oder die Chartreuse von Grisset, den Belphegor Machiavellis, Himmel und Hölle von Swedenborg, die unterirdische Reise des Nicolas Klim von Holberg, die diversen Chiromantien von Robert Fludd, Jean d'Andaginé und de la Chambre, Tiecks Reise ins Blaue hinein und den Sonnenstaat Campanellas. Ein Lieblingsbuch war eine Ausgabe in Kleinoktav des Directorium Inquisitorum, verfasst von dem Dominikaner Emeric de Giron. Und im Pomponius Mela gab es Stellen über die alten Satyrn und Ägypane Afrikas, über denen Ascher sitzen und träumen konnte, stundenlang. Sein allerhöchstes Entzücken jedoch fand er beim Durchlesen eines äußerst raren und merkwürdigen gotischen Quartbandes, dem Manuale einer längst vergessenen Glaubensgemeinschaft, den Vigilie Mortuorum Secundum Corum Ecclesiae Maguntinae. Ich musste, ob ich wollte oder nicht, sofort an das schwärmerische Ritual dieses Werkes sowie seinen sehr möglichen Einfluss auf den Hypochonder denken, als er mir eines Abends nach der abrupten Mitteilung, dass Lady Madeline nicht mehr sei, seine Absicht eröffnete, ihren Leichnam 14 Tage lang bis zur endgültigen Beisetzung also in einem der zahlreichen Gewölbe innerhalb der Hauptmauern des Hauses aufzubahren. Er war in Anbetracht des ungewöhnlichen Krankheitscharakters der Abgeschiedenen und gewisser verdächtig zudringlicher Erkundigungen seitens der sie behandelnden Ärzte zu solchem Entschluss bewogen worden. Wozu noch die Abgelegenheit und Ungeschütztheit des eigentlichen Familienfriedhofs hinzukam. Auf Aschers Ansuchen hin war ich ihm eigenhändig bei der Durchführung dieser vorläufigen Bestattung behülflich. Nachdem der Körper eingesargt worden war, trugen wir zwei allein ihn an seine Ruhestätte. Das Gewölbe, in dem wir ihn niedersetzten und das so lange nicht geöffnet worden war, dass unsere in der Stickluft fast verlöschenden Fackeln uns kaum die nächste Umgebung erkennen ließen, war klein, dumpfig, ohne jegliche Öffnung, die dem Licht Zutritt gewährt hätte, und lag in großer Tiefe genau unter jenem Teil des Gebäudes, in dem sich mein Schlafzimmer befand. Ein Teil des Fußbodens war ebenso wie das ganze Innere des langen Tunnelganges, durch den wir hereingekommen waren, sorgfältig mit Kupfer ausgekleidet. Auch die Tür aus massivem Eisen war gleichermaßen geschützt. Ihr ungeheuerliches Gewicht erzeugte, wie sie sich in ihren Angeln wälzte, ein ungewöhnlich durchdringendes Knarren und Kreischen. Nachdem wir unsere traurige Bürde an diesem Ort des Grauens auf Böcke abgestellt hatten, hoben wir den noch unzugeschraubten Deckel des Sarges ein Stück zur Seite und betrachteten das Antlitz der Bewohnerin. Eine frappierende Ähnlichkeit zwischen Bruder und Schwester fiel mir als erstes auf. Und Ascher, der vermutlich meine Gedanken erraten mochte, murmelte ein paar Worte des Sinnes, dass die Verstorbene und er Zwillinge gewesen seien und stets die innigste, schier unbegreifliche Seelengemeinschaft zwischen ihnen gewaltet habe. Unsere Blicke verweilten allerdings nicht lange auf der Toten. Vermochten wir sie doch nicht ohne scheue Ehrfurcht zu betrachten. Das Leiden, das die Lady dergestalt in der Blüte ihrer Jugend aufs Totenbett hinstreckte, hatte auf Busen und Antlitz eine zarte Röte zurückgelassen, die wie Hohn wirkte. Und um die Lippen jenes lässig verhaltene Lächeln, das bei Toten so grauenhaft ist. Wir legten den Deckel wieder auf und befestigten ihn, verwahrten die Tür aus Eisen und suchten dann mühsam unseren Weg in die kaum minder düsteren Gemächer im oberen Teil des Hauses. Und nun, nachdem ein paar Tage bitteren Grames verflossen waren, trat eine merkliche Änderung im Charakter der seelischen Erkrankung meines Freundes ein. Sein bisher mir gewohntes Benehmen war verschwunden. Seine gewohnten Beschäftigungen wurden vernachlässigt oder waren ganz vergessen. Mit hastigem, ungleichem und ziellosem Schritt streifte er von Zimmer zu Zimmer. Die Blässe seines Teints hatte womöglich eine noch geisterhaftere Tönung angenommen. Die Leuchtkraft des Auges jedoch war gänzlich erloschen. Die vor dem zuweilen hörbare Aufgerautheit der Stimme war dahin. Dafür kennzeichnete sie nunmehr ein anhaltend hohes Tremulieren. Es gab tatsächlich manchmal Augenblicke, wo ich dachte, sein ständig aufgeregter Geist arbeite sich mit irgendeinem drückenden Geheimnis ab und er ringe unaufhörlich nach dem erforderlichen Mut, sich dessen durch Aussprechen zu entlasten. Zu anderen Zeiten wieder war ich genötigt, all das für die bloßen, unberechenbaren Launen der Wahnhaftigkeit zu halten. Sah ich ihn doch buchstäblich Stunden hintereinander mit der Miene angespanntester Aufmerksamkeit ins Leere starren, wie wenn er irgendein eingebildeten Geräuschen zuhöre. Ich fühlte deutlich, wie mir schrittweise, aber nur allzu gewiss, seine ebenso fantastischen wie suggestiven Wahngebilde immer näher auf den Leib rückten. Absonderlich erfuhr ich die ganze Macht solcher Vorstellungen, als ich mich am 7. oder 8. Tage, nachdem wir Lady Madeline in das Burgverlies geschafft hatten, spät in der Nacht zur Ruhe zu begeben im Begriff stand. Kein Schlaf nahte meinem Lager, während Stunde um Stunde verrann. Ich versuchte, die Nervosität, die sich meiner bemächtigt hatte, gewaltsam wegzudenken. Ich nahm mir fest vor, zu glauben, dass das meiste, wenn nicht gar alles von dem, was ich empfand, lediglich auf Rechnung des verwirrenden Einflusses der bedrückenden Zimmereinrichtung hier zu setzen sei. Etwa der dunklen und zerschlissenen Draperien, die vom Atem eines aufziehenden Unwetters bis zur Regsamkeit gequält, sich unstet an den Wänden bewegten und ruhelos am Schnitzwerk der Bettstatt raschelten. Aber meine Bemühungen blieben fruchtlos. Ein ununterdrückbares Zittern bemächtigte sich stufenweise meines ganzen Körpers. Ich richtete mich in den Kissen auf und lauschte, während ich angespannt in die dichte Finsternis des Gemaches spähte, auf gewisse leise und undefinierbare Geräusche, die in längeren Abständen, sobald der Sturm etwas abflaute, an mein Ohr drangen. Von einem unerträglichen Gefühl durchdringenden, obschon unerklärlichen Grauens übermannt, warf ich hastig meine Kleider um und versuchte dann ernstlich, mich aus dem kläglichen Zustand, in den ich verfallen war, dadurch zu ermannen, dass ich rasch im Gemach auf und niederging. Ich hatte erst ganz wenige Male die Kehre hin und her gemacht, als ein leichter Schritt auf der angrenzenden Treppe mich aufhorchen ließ. Ich erkannte ihn sofort als den Aschers. Unmittelbar darauf klopfte er auch schon sehr sacht an meine Tür und trat dann ein, eine Lampe in der Hand. Sein Gesicht war wie gewöhnlich leichenbleich, aber diesmal schillerte es in seinen Augen wie eine Art irrer Fröhlichkeit. Etwas wie gewaltsam zurückgehaltene Hysterie sprach sich in seinem ganzen Benehmen aus. »Und du hast es nicht gesehen?« fragte er unvermittelt. »Du hast es also nicht gesehen?« Mit diesen Worten hastete er an eines der Fenster und stieß die Flügel auf, mitten in den Sturm hinein. Es war unleugbar eine rechte Windnacht und herrlich fremdartig dazu, voller Schrecknis und Schönheit. Ein Wirbelsturm musste allem Anschein nach in der Nachbarschaft toben, denn die Windrichtung änderte sich oft und ungestüm, und selbst die seltene Schwere des Gewölks von einem Tiefgang, dass es schier die Zinnen des Hauses erdrückte, verhinderte uns nicht daran, die Geschwindigkeit wahrzunehmen, mit der es von allen Seiten wie lebendig aufeinander einjagte, ohne dass es sich jedoch wiederum zu zerstreuen schien. Was wir trotz der außergewöhnlichen Schwere des Gewölks erkennen konnten, obgleich weder Mond noch Sterne sichtbar waren, noch Blitzähnliches zuckte oder das Wetter leuchtete. Aber die bauchigen unteren Flächen der riesig wogenden Dunstmassen erglommen, ebenso wie sämtliche irdischen Gegenstände unserer allernächsten Umgebung, in dem unnatürlichen Eigenlicht einer schwächlich phosphoreszierenden, aber deutlich sichtbaren, gasigen Ausdünstung, die das Haus umlungerte und wie ein Mantel einhüllte. »Du sollst, du darfst dir das nicht ansehen«, sagte ich erschaudernd zu Ascher, indem ich ihn mit sanfter Gewalt vom Fenster fort und zu einem Sitz hinzog. »Bei diesen Erscheinungen, die dich so verstören, handelt es sich lediglich um gar nicht einmal so seltene elektrische Phänomene. Oder meinetwegen mögen auch die schädlichen Miasmen des Teiches an dem ganzen Spuk schuld sein. Lass uns das Fenster einfach zumachen. Die Luft ist erkältend und schädlich für dich.« Hier habe ich einen deiner Lieblingsromane. Ich lese vor und du hörst zu. Und so wollen wir diese gruselige Nacht zusammen herumbringen, ja? Der altfränkische Band, den ich zur Hand genommen hatte, war der Tristoll des Sir Launcelot Canning. Aber ich hatte ihn mehr in kümmerlichem Scherz, denn im Ernst als Lieblingsbuch Aschers bezeichnet. Immerhin war es als einziges Buch just zur Hand. Ich nährte eine schwache Hoffnung, dass die Erregung, die jetzt in dem Hypochonder arbeitete, sich vielleicht gerade durch das Übermaß an Narretei lösen könnte, das ich ihm vortragen würde. Ich war bei jener wohlbekannten Stelle des Buches angelangt, wo Ethelred, der Held des Tristoll, nachdem er im Guten vergebens versucht hat, Zutritt zu der Klause des Eremiten zu erhalten, nunmehr dazu übergeht, sich den Einlass gewaltsam zu erzwingen. Und Ethelred, der von Natur mannhaften Herzens war und dazu durch die Tüchtigkeit des Weins, den er getrunken, machtvoll ganz und gar, versäumte sich nicht länger in Verhandlungen mit dem Eremiten, der Traun eigensinnig war, ja von boshafter Denkart durch und durch, vielmehr, da er den Regen auf seinen Schultern fühlte und das aufziehende Wetter scheute, hob er unverzüglich den Streitkolben, machte nicht unhurtigen Schlages Raum in den Türbohlen für seine beerzte Hand Und nun zog er so derbe und ruckte und splitterte und riss auseinander, dass das Krachen des dürren und hohlberstenden Holzes im ganzen Forst schollerte und widerschallte. Ich fuhr auf und hielt einen Herzschlag lang inne. Schien es mir doch, wie wenn aus irgendeinem sehr entlegenen Teil des Gebäudes undeutlich etwas an mein Ohr gedrungen wäre, was in seiner völligen Ähnlichkeit geradezu ein Echo eben jenes splitternden und berstenden Getöses hätte sein können, das Sir Lancelot so sonderlich beschreibt. Zweifellos war es dies zeitliche Zusammentreffen allein, das mich derart hatte aufhorchen machen, denn inmitten all des Gerappels der Fensterrahmen, untermischt mit den normal undefinierbaren Geräuschen des immer noch zunehmenden Sturmes, hatte der Ton selbst gewisslich nichts an sich gehabt, was mich hätte besonders ablenken oder verstören können. Da aber der wackre Degen Ethelred nunmehr in die Türe trat, war er empfindlich erstaunt und erzürnt zugleich, keine Spur mehr des tückischen Einsiedels zu finden, wohl aber an seiner Statt einen Drachen, schuppigen und gräulichen Gebarens und feuriger Zunge, der vor einem goldenen Palast mit silbernem Estrich die Wacht hielt. Und an der Wand dort hing ein Schild aus schimmerndem Erz mit dieser Legende darauf eingegraben: Allhier trete ein nur ein Sieger allein. Erschlägt er den Drachen, der Schild wird dann sein. Und Ethelred hob neuerlich seinen Kolben und schmetterte ihn auf das Haupt des Drachen, der darob vor ihm zusammenbrach und seinen pestigen Atem verhauchte in einem abscheulich und rauen Schrei, und der überdem noch so durchdringend war, dass Ethelred sich am liebsten hätte die Ohren mit den Händen verhalten mögen gegen das fürchterliche Getön, dergleichen niemals zuvor erhört worden ist, an keinem Ort. Hier hielt ich plötzlich wiederum inne, und diesmal mit dem Gefühl wilder Bestürztheit. Denn es bestand keinerlei Zweifel mehr, dass ich in eben diesem Augenblicke tatsächlich einen gedämpften und anscheinend fernen Ton vernommen hatte. Aber rau war er gewesen, auch langgezogen und nicht minder ganz ungewöhnlich krächzend und knarrend. Verstört und bestürmt von tausend widerstreitenden Empfindungen, unter denen Verwunderung und höchster Schreck vorherrschten, bewahrte ich doch immer noch Geistesgegenwart genug, um durch keinerlei diesbezügliche Bemerkung die nervöse Empfindlichkeit meines Gefährten zu steigern. Ich war mir keineswegs darüber sicher, ob auch er die betreffenden Geräusche vernommen hätte, obgleich während der letzten paar Minuten fraglos eine seltsame Veränderung in seinem Gehaben eingetreten war. Ursprünglich, in einer Stellung mir gerade gegenüber, hatte er nach und nach seinen Stuhl so herumgedreht, dass er nunmehr mit dem Gesicht zur Zimmertür hinsaß, wovon die Folge war, dass ich seine Züge nur zum Teil noch wahrnehmen, wohl aber erkennen konnte, wie seine Lippen bebten, als murmele er Unhörbares. Der Kopf war ihm auf die Brust gesunken und er wiegte sich mit sanftem, aber anhaltendem und gleichförmigem Schwunge hin und her. Und nunmehr, da der Recke der furchtbaren Wut des Drachen entronnen war und des ehernen Schildes gedachte und der darüber verhängten Bezauberung, die er lösen wollte, räumte er den Leichnam aus seinem Wege und schritt kühn über das silberne Pflaster des Schlosses Fürder dahin, wo der Schild an der Mauer hing. Der, wahrlich, wartete nicht, bis der Held völlig heran war, sondern fiel zu seinen Füßen nieder auf den Silberestrich mit mächtig großem und erschrecklich hallendem Gedröhn. Kaum waren diese Worte über meine Lippen gekommen, da vernahm ich deutlich einen hohlen, metallisch klangvollen, obschon offenbar gedämpften Widerhall. Völlig verstört sprang ich auf. Ascher jedoch ließ sich in seiner gemessen schaukelnden Bewegung nicht stören. Die Augen starrten ihm geradeaus, und in seinem ganzen Gesicht regierte steinerne Starrheit. Aber als ich ihm jetzt die Hand auf die Schulter legte, durchrann ein heftiger Schauder seine Gestalt. Ein kränkliches Lächeln vibrierte um seine Lippen. Ja, ich höre es. Viele Minuten, viele Stunden, viele Tage lang habe ich es gehört. Doch ich wagte es nicht zu reden. Wir haben sie lebend in die Gruft gesenkt. Sagte ich nicht, meine Sinne seien scharf? So wisse nun, dass ich ihre ersten schwachen Regungen im hohlen Sarge hörte. Sie hörte. Aber heute, da zerriss der Sarg. Und die Kerkertür schrie aus eisernen Angeln, und sie müht sich heran durch den kupfernen Gang des Gewölbes. Wird sie nicht binnen kurzem hier sein? Eilt sie nicht schon, mir meine Überstürzung vorzuwerfen? War das nicht ihr Schritt auf den Stufen? Vernehme ich nicht schon den schweren, den schrecklichen Schlag ihres Herzens? Da öffnete das schwere alte Türgetäfel ungesäumt seine gewichtigen, ebenhölzernen Kiefer. Wohl war es nur die Wucht der tosenden Böe. Aber da draußen vor der Tür stand die hohe, verhüllte Gestalt der Lady Madeline von Ascher. Blut war auf ihren weißen Gewanden. Und Spuren verzweifelter Anstrengung überall entlängs des abgezehrten Leibes. Einen Herzschlag lang verharrte sie zitternd auf der Schwelle und schwankte und taumelte hin und her. Dann, mit einem leise stöhnenden Schrei, schlug sie nach vorn an den Körper ihres Bruders und riss ihn in ihrem heftigen und nunmehr endgültigen Todeskampf mit sich zu Boden. Auch er eine Leiche, ein Opfer des Grauens, wie er es ahnend vorweggenommen hatte. Der Sturm ging noch immer um in seiner Wut. Als ich mich auf dem alten Fahrdamm wiederfand, plötzlich schoss Wildlicht grell über meinen Weg, und ich fuhr herum, um zu sehen, von wo solch seltsamer Schimmer ausgehen könne. Waren doch hinter mir einzig das Haus und seine weitläufigen Schatten. Die Strahlung entstammte dem blutrot seinem Untergang zusinkenden Vollmond, der nunmehr satt durch jenen kaum sichtbaren Riss schimmerte, welcher, wie eingangs erwähnt, im Zickzackzug vom Dach des Gebäudes bis hinab zur Grundmauer verlief. Während ich noch so hinstarrte, klaffte der Riss rapid weiter auf, rasend fauchte ein Windstoß heran, der volle Kreis des Satelliten brach auf einmal hervor, mir schwindelte der Kopf, als die Mauern auseinanderflogen. Da erscholl ein langes, tumultuarisches Gegröhl, wie die Stimme von tausend Wassern, und der unergründlich klamme Pfuhl zu meinen Füßen schloss sich mürrisch und schweigend über den Trümmern des Hauses Ascher.